Ganz anders, und das ist der springende Punkt, steht es dagegen nach des Evangelisten Meinung mit der Heilung des von einem Dämon Besessenen in der Synagoge. Diese Tat geschah in aller Öffentlichkeit, und diese Tat war wirklich ein Wunder. Denn der fremde Rabbi hatte einen Besessenen von seinem bösen Dämon befreit. Ein solches in der Synagoge öffentlich geschehenes Ereignis verbreitete sich natürlich wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt, was auch vom Evangelisten noch ausdrücklich mit den Worten bestätigt wird, und das Gerücht von ihm kam alsbald überall hin. Jetzt wissen wir es also vom Evangelisten selbst, was die Ursache ist, warum am Abend die ganze Stadt mit allen Kranken vor Simons Haus versammelt war. Die am selben Tage geschehene Dämonenheilung in der Synagoge war die Ursache. Mit dieser Erkenntnis erweist sich die Synagogengeschichte als in den Erzählungszusammenhang notwendig hineingehörend. Wenn auch jetzt durchaus nicht geleugnet werden soll, dass dieser Zusammenhang bewusst volkstümlich holprig hergestellt ist. Von einer Sprengung des Zusammenhanges kann also keine Rede mehr sein. Nur von einem Schichtensüchtigen kann die Synagogenszene als eingeklemmter, stilistischer Bruch diagnostiziert werden. Nur wenn man den Zusammenhang um seiner Hypothese willen an bestimmten Stellen mit allen Mitteln und auf jeden Fall gewaltsam sprengen will, dann entdeckt man an diesen Stellen die erwünschten Brüche. Der erste große Versuch von Hirsch, im Anfang des Markus-Evangeliums aufgrund literarkritischer Erwägungen den Erzählungszusammenhang als gesprengt darzutun, ist kläglich gescheitert. Der kritische Kern der gehandhabten Methode hat sich bei dieser ersten Kostprobe als Willkür erwiesen. Allmählich wird der Leser neugierig geworden sein, warum denn Hirsch darauf aus ist, die Synagogengeschichte mit aller Gewalt als Einsprengsel zu entlarven. Der wirkliche Grund liegt den Kundigen überraschend klar zutage und hat mit Literarkritik gar nichts zu schaffen. Man muss bedenken, dass Hirsch als liberaler Theologe mit gewissen Voraussetzungen an seine literarkritische Analyse heranging. Lange bevor er daran dachte, sich als Schichtensucher zu betätigen, stand bei unserem Theologen eines Felsen fest, dass die Evangelien auch viele Mythen und Legenden enthalten. Diese Überzeugung, die Hirsch mit allen kritischen Theologen teilt, besteht natürlich zu Recht, und ich habe ja selbst in Teil 1 und 2 dieses Werkes für die unleugbare Tatsache Belege in Hülle und Fülle beigebracht. Die Sache liegt aber nicht so, als ob es ursprünglich einen historischen Kern gegeben habe, der dann später mit Gemeindelegende durchsäuert sei, sondern von vornherein ist alles erzählte Dichtung. Ein historischer Kern war also niemals vorhanden. Mitten in der Synagogenszene liegt nun für jeden Theologen ein gewaltiger Stein des Anstoßes. Denn der unreine Geist verrät von dem Menschen Jesus aus Nazareth ein erstaunliches Geheimnis. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Wovon noch kein Mensch eine Ahnung hatte, das weiß und wittert der Dämon und schreit in der Synagoge aus: Dieser Mensch Jesus ist der Messias. Solche Geschichte ist natürlich reine Legende, sagte sich mit allen anderen liberalen Theologen auch Hirsch. Um dergleichen Legenden zu erkennen, brauchte er wahrhaftig nicht erst Literaranalyse zu betreiben. Aber solche offenkundigen Legenden, zumal wenn sie dogmatisches Unbehagen erregen, sollen nun eben als Einsprengsel auch wissenschaftlich angepackt werden können, damit man sie mit Berechtigung und gutem Gewissen als spätere Schicht aus der echten, ursprünglichen Masse zu eliminieren vermag. Hirsch kann nicht ganz umhin, das Willkürmoment seines kritischen Verfahrens gelegentlich einzugestehen. In der Versuchungsgeschichte zum Beispiel fallen die für liberale Theologen fatalen Worte »vom Satan versucht« und »die Engel brachten ihm zu essen«. Natürlich hat nach Hirsch so etwas Legendäres der erste Erzähler, der Mann der ehernen Sachlichkeit, nie hingeschrieben. Derartige dogmatische Reflexionen können selbstverständlich nur einem zweiten Autor zugetraut werden. Fragt man nun aber Hirsch nach dem wissenschaftlich, das heißt literarkritisch begründeten Warum, so muss er verlegen stammeln: Es ist ein mehr gefühlsmäßiges Urteil, das zwingender Begründung entbehrt. Zur Not scheint ihm folgende Erklärung einigermaßen zwingend, den Satan und die Engel doch auf das Konto eines zweiten Verfassers überschreiben zu können. Hirsch meint: Nehmen wir als ursprünglich die Angabe an, Jesus sei während des ganzen Wüstenaufenthalts von Engeln wunderbar gespeist worden, dann hätte aus einer solchen Anfangsvorstellung nie eine Legende vom 40-tägigen Fasten, wie Matthäus und Lukas berichten, erwachsen können. Sehr richtig. Ebenso wenig hatte aber im wirklichen Leben der Urchristenheit die Gemeindelegende sich in ihren Fantasieresultaten so krass widersprechen können, dass sie einerseits erdichtete, Jesus sei die ganzen 40 Tage hindurch von Engeln gespeist worden, und andererseits, dass er 40 Tage gefastet habe und dann erst von Engeln bedient wurde. Denn Legende soll ja auch nach Hirsch das Hineinspielen des Teufels und der Engel ganz fraglos sein. Vorstehendes Lehrbeispiel hat uns die Augen darüber geöffnet, dass die von Hirsch gehandhabte literarkritische Methode weitgehend auf Willkür und sachlich nicht begründeter Intuition beruht.